Das Deutsche Reich hat eine Jugend, die nach dem Befehl des Führers antritt und marschiert. Eine Jugend, die nach seinem Geheiß in sich schon die Verkörperung alles dessen ist, was er vor über einem Jahrzehnt als Forderung an Deutschland proklamierte. Wo sind die Klassen von einst? Wo die Kapitalistensöhne und die Proletarierkinder? Wo die Konfessionen? In dieser Jugend ist das nationalsozialistische Programm Gestalt geworden. Das ganze Deutschland ist in ihr vereint. In harter Zucht schloss sie sich zu einem Bund zusammen, der durch nichts zerrissen werden kann. Ein Glaube bindet uns, ein Bekenntnis verpflichtet uns, ein Führer befiehlt. Mag man diese Formen begriffen und benörgeln, niemand kann bestreiten, dass ihnen ein Erfolg beschert gewesen ist, wie er selbst von uns, die wir sie geschaffen haben, kaum erwartet wurde. Zehntausende von Führerinnen und Führern sind in der nationalsozialistischen Jugendbewegung tätig. Sie alle könnten einem solchen Werk des gemeinsamen, selbstlosen Dienstes aller deutschen Jugend zur Verfügung stehen. Außer ihnen gibt es viele Zehntausende junger Männer, die im nächsten Frühjahr, nachdem sie ihre Wehrpflicht erfüllt haben, sich gern und freudig einem solchen allgemeinen nationalen Erziehungswerk zur Verfügung stellen würden. Mein Appell geht weit über den Raum dieses Domes hinaus an das ganze deutsche Volk. Möge es an dem Beispiel der Hitlerjugend erkennen und einsehen, dass die Erziehung der Jugend in der Gegenwart die Kraft des Reiches in der Zukunft bedeutet.